in Mutawatir Form in unseren Propheten überliefert worden sind, also auch ein Teil der Offenbarung sind. Und Allah weiß am besten Bescheid. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.